Das war ja eine schöne Suppe, die uns der Alte da eingebrockt hatte. Zum Glück war er wenigstens so schlau gewesen, dem Häuptling unsere Anwesenheit zu verschweigen. Und so dicht in der Nähe ihres Lagerfeuers hatten die ausgesandten Comanchen natürlich nicht nach uns gesucht. Shorthand und ich schlichen so schnell es ging zurück zu unseren Apachen, die Old Rebel selbstverständlich nicht hatten zurückhalten können. Bei Sonnenaufgang beobachteten wir aus sicherer Entfernung den Abzug der Comanchen. Sie benutzten tatsächlich die Pfähle als Wegweiser, die, wie sie glaubten, von Shebabik eingesteckt wurden. Sie ahnten nicht, welche Veränderung inzwischen mit den Stangen vorgegangen war. Um Old Rebel brauchten wir uns vorläufig nicht zu sorgen. Sein Tod am Marterpfahl sollte ja später ein Fest für den ganzen Stamm daheim im Dorf der Comanchen werden. Wir warteten noch eine Stunde. Da tauchte im Westen eine Anzahl Dragoner auf. Als sie die 100 Bäume frei vom Feinde fanden, ritt einer zurück, um dem Kommandanten Meldung zu machen. Der zog nach einer weiteren Stunde mit seinen Reitern in das Wäldchen ein. Die Apachen blieben zurück und ich ritt mit Old Shorthand den Dragonern nach. Bald standen wir vor dem Kommandanten, in dem wir einen recht überheblichen Besserwisser kennenlernten. Ach, das denke ich auch. Ihr habt nämlich keine Ahnung, wie die Verhältnisse hier liegen. Will es euch sagen. Wir haben die Comanchen angegriffen und hetzen sie nun vor uns her in den öden Llano Estacado hinein, wo es für sie kein Entrinnen gibt. So, ein schöner Plan, Kommandant. Nicht wahr? Nur schade, dass er nicht gelingen wird. Wieso? Was versteht ihr denn davon? Ihr werdet die Comanchen nie bekommen. Sie werden euch in die Wüste jagen und dort verschmachten lassen. Ich verbitte mir eure dummen Redensarten. Ich finde sie gar nicht so dumm. Oder habt ihr genügend Wasserschläuche mit? In der Wüste braucht man nämlich Wasser, Sir. Das weiß ich selbst. Ich weiß aber auch, dass die Comanchen auch kein Wasser haben. Wir brauchen nicht weit in die Wüste hinein. Gar nichts wisst ihr, Kommandant. Alles, was ihr denkt und beabsichtigt, ist falsch und bringt euch und euren Leuten in sicheren Untergang. Ach, den sicheren Untergang. Zu eurem Glück gibt es einige Männer, die sich vorgenommen haben, euch zu retten. Sehr, sehr lobenswert. Wer sind diese tapferen Männer? Es sind drei. Nämlich Winnetou, Old Shorthand und Old Shatterhand. Sie müssen sich eurer annehmen, wenn sie nicht ruhig zusehen wollen, wie ihr den Comanchen in die Falle geht. Vor euch habt ihr nämlich den Häuptling Großer Donner, der euch in die Irre führt. Und hinter euch kommt Häuptling Nahle Masiuf. Oder Vier Finger, wenn ihr das besser versteht. Ich bin erstaunt, Sir. Na, gebt mir Beweise für eure Behauptungen. Beweise? Ist euch bekannt, was für ein Pferd Winnetou gewöhnlich reitet? Nein, ein Rabhengst, der Wind heißen soll. Ja, Wind. Der Apachenname dafür ist Ilchi. Habt ihr auch von dem Pferd Old Shatterhands gehört? Ach, auch ein Rabhengst, Blitz genannt. Richtig, Blitz. Oder Hatatitla. Jetzt passt einmal auf mein Pferd dort auf. Hatatitla, komm her! Gut so, gut. Na, Kommandant, erkennt ihr den Hengst wieder? Wo habe ich nur meine Augen gehabt? Wollt ihr noch mehr Beweise? Ihr habt vom Bärentöter und vom Henry-Stutzen Old Shatterhands gehört? Natürlich. Hier sind die Waffen. Da hol mich doch der und jene. So seid ihr? Erraten. Und euer Gefährte hier? Man nennt mich Old Shorthand, Kommandant. Es ist doch nicht zu glauben. Was? Immer noch nicht? Doch, doch, doch, doch, doch. Wollte nur sagen, es ist eine große Ehre geschenkt, für mich. Sir, es gibt Wichtigeres. Hör zu. Nicht weit entfernt warten 60 Apachen, die ich hergebracht habe, um euch gegen die Comanchen beizustehen. Ich danke und vertraue euch, Mr. Shatterhand. Sagt, was wir zu tun haben. Ich stellte als einzige Bedingung, dass unnötiges Blutvergießen vermieden werden müsse. Sollten sich die Comanchen freiwillig ergeben, so dürfe auch kein Strafgericht stattfinden.